bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Shop gegangen, ein bisschen Zeug geholt, was weiß ich was. Nix, es kommt doch nichts rüber. Machen Sie eine anständig, gehen Sie dir. Ja, die sind nicht so schnell langweilig, das gibt's gar nicht. Und ihr wisst, dass ich recht habe, wenn Sie ein bisschen flexibler wären und mal zum Mann stehen würden und nicht immer rumbacken und flirten und das ganze Kinder. Die werden alle ausgenutzt. Von mir, so, wenn solange sich kein korrekter Held, ich bin der liebste und beste Mensch. Aber sobald ich schmecke, es geht um die Ficker. Richtig weg. Bam, bam. Sobald ich schmeck, es geht in die Fickerei, da fick ich die richtig weg. Schön an die klatschen, Jungs. Da wisst ihr, was wir wissen sollen. Da werden sie schaffen. Da werden sie schön nass. Und wenn sie dann ejakulieren, schön spritzen. Flatsch, flatsch. Da kommt die Soße richtig raus. Und da musst du sie richtig reinhämmern. Die geile Sau, da musst du rein. Bam, bam, bam, bam.

little bitch. hands up for Detroit. me, teach me, praise me, raise me, don't impeach me. Treat me, beat me, weave me, leave me, quit me, press me, don't pretend me. Use me, break me, kiss me, lose me, tie me, try me, don't confuse me. Hit me, bite me, knock me, love me, see me, hear me, feel me, read me. Win me, spin me, find me, let me, dare me, share me, disappoint me. Take me, shake me, break me, face me, smack me, tuck me, meet me, greet me, feel me, miss me, diss me, leave, diss me, leave, see, don't waste me. Want me, get me, know me, know me, kiss me, miss me, understand me. Tease me, please me, reach me, teach, raise me, don't impede, don't read me, beat me, read me, leave me, with me, press me, don't pretend me. Use me, break me, choose me, lose, break me, choose me, lose, don't confuse, use, hit me, my, see me, hear me, feel me, reach me, win me, spin me, find me, spin me. We'll be right back.

Lounger Live, das hier ist die Trackstore Mix Mission 06. Wir sind auch schon in der 26. Stunde angekommen. Gestern Abend 18 Uhr haben wir angefangen. Wir machen durch bis ins neue Jahr hinein über 200 Stunden, über 100 DJs. Momentan für euch am Start, Mark O. Schön, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein. Seit 18 Uhr legst du ja schon auf, jetzt noch bis 20 Uhr, also noch, naja, 40 Minuten fast. Ja. Wie sieht's denn aus bei dir aktuell? Haben wir jetzt ein bisschen länger eigentlich nichts gehört? Bisschen ruhig geworden, ja. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der letzten Plattenfirma. Die wollten ein bisschen einen anderen Sound machen als ich. Darum habe ich auch, die letzte Nummer war eine Popnummer, eine reine Popnummer. Das war nicht so wirklich mein Ding. Das war mehr so ein Kompromiss zwischen Plattenfirma und mir. Mhm. Ja, und nun ist man sich, man trennt sich halt. Und, okay. So ein, sind ja nicht die besten Voraussetzungen, um kreativ zu sein. Nee, man ist auch so ein Prozess, der einfach sich ein bisschen zieht. Und ja, jetzt, ich denke mal, im Januar wird die Sache hoffentlich über den Berg sein. Und ich bin im Moment im Studio am Basteln. Ich denke, mit einer neuen Plattenfirma dann im Frühjahr hoffentlich kommt was Neues. Das heißt, wenn du im Frühjahr deine neue Firma hast, hast du auch schon Sachen in petto? Ja, ja, das muss ja. Man muss ja mit Material zu einer Plattenfirma gehen. Und nicht mehr lernen. Die kaufen mich ja nicht so ein. Ja, schön, dann sind wir mal gespannt. Also im Frühjahr was Neues von Mark O. Eine Sache würde ich gerne klären. Ja. Mark O, denken sich viele, warum nennt der sich so? Ach ja, das ist eine alte Geschichte. Das ist ja auch schon, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Da war ich irgendwie 20 rum irgendwie. Und ich war ein sehr chaotischer Typ mit 20. Und ich heiße Marco mit Eben. Vornamen. Und deshalb wurde dieses O da hinten dran gehängt. So also, naheliegend ja. Kann es nämlich sein. Also für all diejenigen, die sich wer weiß was gedacht haben. Er heißt Marco im wahren Leben. So ist das. Sehr schön. Wie sieht's aus mit Dates? Wo bist du denn jetzt so in der nächsten Zeit? Hast du heute Abend auch heute was Heute Abend Fettes, bin ich in Ratingen, das ist bei Düsseldorf. Mhm. Moonlight, also wer vorbeikommen will, soll mal reinschauen. Ja, über Weihnachten, Neujahr bin ich zu Hause, es gehört der Familie. Okay, schön. Aber im neuen Jahr geht's dann los, gleich das nächste Wochenende, Castrop-Rauxel, Neumünster, glaube ich, und dann geht's weiter. Okay, Dates kann man ja meistens immer sehr gut schauen bei DJs auf der Homepage, die machst du gerade neu, ja, ne? Die machen wir gerade neu, ja, da kommt ein Relaunch und der ist aber auch im neuen Jahr zur neuen Platte fertig sozusagen. Also, alles neu 2007 bei Mark O, neue Homepage, neue Plattenfirma und neue Releases. Wir sind gespannt, wünschen dir viel Glück, viel Spaß. Danke, danke. Und ja, jetzt erst nochmal viel Spaß euch mit Mark O. Bis um 20 Uhr auf Sunshine Live. Knacksi, Lexi, Noxi, Schmexi, schick sie drauf. Pack sie, fix sie, reib sie, knall sie, nimm sie, wirf sie, zieh sie aus. Pack sie, fix sie, rock sie, treib sie, saug sie, lutsch sie, schick sie drauf. Pack sie, fix sie, stoß sie, pop sie, reiz sie, pimp sie, schmeiß sie raus.

Channel auf die Trackstore Mix Mission 06. Über 200 Stunden, 10 Tage lang. Über 100 DJs legen hier für euch auf. Bis um 20 Uhr noch Mark O. Wir mixen hier uns auch zwischendurch in ein paar Clubs hinein. Und zwar gerade nachts gibt es hier eigentlich immer Clubübertragungen, Live-Übertragungen. Heute Nacht zum Beispiel ab Mitternacht bis um 5 Uhr. Morgen früh übertragen wir live aus dem 360 Grad in Bochum mit dabei. Frankie Tunes, Charlie Low Noise und Verano. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, könnt ihr immer schauen auf unserer Seite www.sunshinelive.de. Da stehen zum einen die Clubs, wo wir hinschalten, zum anderen all die ganzen DJs, die hier auflegen. Und da sind noch wahre Kracher bei. We just want to pick up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce up. Yeah. Everybody dance now. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Don't stop, move your body. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Everybody dance now. Don't know what's on your mind. Oh. We come for you, have a good time. We want you, want you, it's line. Shake your behind. I'm in a dancing mood. Y'all and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, y'all. We're gonna make you feel alright. I came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight through the night. Oh, oh, you want this body. Oh, oh, you want it now. Sweet boy, rock your body. Gal one tells you, don't stand a chance. No. Gal you look better than them, yes. You dress nicer than them, yes. Gonna dance from night till morning. We love all the DJ playing. Oh, what a lovely feeling. So close to me, heart beating. Hold me tight, gal, hold me tight. Oh, wipe me off, try me off. Woo! Came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. You are the best, yeah. You look better, what? You look better, what? You just better, what? You just better, what? Shake your body, what? Shake your body, what? Show them your move, what? Show them your move. Came to rock at this party, let's go, let's go. I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. Oh, oh, you want this body. Come on. Oh, oh, you want it now. Say what? Sweet boy, rock your body. Hands in the air, the club, let's go!

You can tell me all your secrets. Let's stay together forever. Don't shut up.